sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Der linke Medienspiegel im Februar 2025 behandelt Themen, die in diesem menschenverachtenden rassistischen Wahlkampf nicht vorkommen. Beginnen wollen wir mit dem Thema Atommüll, kommen dann zu Hunger und der Spekulation mit Nahrungsmitteln, danach zu 5 Jahren rassistischer Anschlag in Hanau, nie wieder ist schon wieder, danach zur Gegenkonversion, also zivile Produktionen der BRD, wird zur Waffenproduktion und zuletzt die sogenannten Sicherheitsorgane weigern sich, pädokriminelle Inhalte aus dem Internet zu löschen. 2 Menschen zeigen, wie es geht. Ohne Staatsanwaltschaft, ohne Polizei, ohne BKA und ohne Gesetzesverschärfungen. Unser erster Artikel ist aus der deutschsprachigen Ausgabe der Le Monde Diplomatique vom Januar 2025. Hier geht es um Atommüll, nicht darum, dass CDU und AfD neue Atomkraftwerke errichten wollen, sondern um den Müll, den die bisherige Atomstromproduktion hinterlassen hat. Atommüll forever. Zwischenlagern wird zur Dauerlösung. Mitte November 2024 rollte wieder ein Zug mit Castor-Behältern. Der Transport mit hochradioaktiven Abfällen kam aus Frankreich und fuhr über das Saarland nach Philippsburg bei Karlsruhe. Dort soll der Atommüll, es sind Abfälle aus der Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelementen, provisorisch zwischengelagert werden. Hunderte weitere Atommülltouren unterschiedlicher Herkunft und Zielorte werden folgen. Kleine Stichflammen der Erregung mit Mahnwachen und Protestkundgebung begleiteten den Transport. Für einen kurzen Moment war die mediale Aufmerksamkeit wieder auf ein altes, noch immer drängendes und ungelöstes Problem gelenkt, die strahlenden Hinterlassenschaften von 63 Jahren Atomenergienutzung in Deutschland. Hingeschieden ist die Atomkraft im April 2023, als die Ampel nach einer letzten Laufzeitverlängerung den Ausstiegsfahrplan von 2011 umsetzte und die kommerzielle Nutzung beendete. Ihr strahlendes Erbe bleibt hochbrisant. Hunderttausende Tonnen Atommüll harren der Entsorgung in einem unterirdischen Endlager. Das wird wohl erst im 22. Jahrhundert in Betrieb genommen, zumal der Standort noch gesucht wird. Am Ende dürfte das alles mindestens 100 Milliarden Euro kosten. Was passiert bis dahin mit den gefährlichen Abfällen? Zu Beginn der Atomkraftnutzung hatte alles so einfach geklungen. Der angesehene Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker mutmaßte 1969, für den gesamten Atommüll, der bis 2000 anfallen würde, könnte ein Kasten von 20 Metern Seitenlänge ausreichen. Wenn man das gut versiegelt und verschließt und in ein Bergwerk steckt, wird man hoffen können, dass man dieses Problem gelöst hat. Heute ist das Problem sehr viel größer, als es sich Weizsäcker je träumen ließ. Der Atommüll ist bereits an 212 Orten über das ganze Land verteilt. In Zwischenlagern, Landessammelstellen, Abklingbecken und provisorischen Lagern am Standort der stillgelegten Kraftwerke. Die Deutschlandkarte mit den vielen gelben Punkten sieht aus, als hätten wir Masern. In einem hochaktuellen, 468 Seiten starken Atommüllreport sind alle 212 Standorte akribisch untersucht worden. Welcher Müll und wie viel davon liegt wo? Wie lange schon und mit welcher Perspektive? Und was kostet das? Der Report bietet eine einmalige Gesamtschau der Entsorgungsnot. Verfasser und Herausgeber sind nicht die zuständigen staatlichen Stellen. Es sind unabhängige Wissenschaftler, Umweltverbände und Bürgerinitiativen. Ende Oktober 2024 haben sie, 11 Jahre nach der ersten Fassung, den komplett überarbeiteten Report in zweiter Auflage vorgestellt. Es ist ein Sorgenbericht, der sich an vielen Stellen gruselig liest. Während Union und AfD im neu entfachten energiepolitischen Streit eine Rückkehr zur Hochrisikotechnologie der Atomkraft fordern, dokumentiert der Report das Chaos der nuklearen Hinterlassenschaft. Er zeigt die Plan- und Konzeptlosigkeit der staatlichen Stellen, wie es im Einführungstext heißt. Dazu einige Beispiele. Das Atommülllager Asse 2 im Landkreis Wolfenbüttel zählt zu den besonderen Problemfällen. Das frühere Salzbergwerk beherbergte 125.787 Gebinde mit überwiegend schwach strahlenden Atommüll, darunter aber auch 28,9 Kilogramm des Bombenstoffs Plutonium. Die Einlagerung begann 1965 und endete 1978. Die Dokumentation der verwahrten Abfälle ist unvollständig und fehlerhaft. Die Einlagerung verlief ungeordnet. Teilweise wurden die Fässer in freier Sturztechnik wie Hausmüll in die Salzhalden gekippt. Inzwischen muss die Asse an kritischen Stellen mit Spezialbeton verfüllt werden, um die Stabilität zu verbessern. Das Atommülllager ist teilweise einsturzgefährdet. Das Deckgebirge verschiebt sich pro Jahr um 15 cm. Hinzu kommen ständig Wassereinbrüche. Weil die Asse nicht sicher und als Endlager ungeeignet ist, soll der gesamte Atommüll aus dem Salzstock rausgeholt, neu verpackt und in einem noch zu bauenden Notlager zwischengelagert werden. Die Kosten für die Steuerzahler werden nach Angaben der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, auf 4,7 bis maximal 5,7 Milliarden Euro geschätzt. Erfahrungsgemäß könnte es aber sehr viel teurer werden. Die Rückholaktion kann, Schätzungen zufolge, frühestens 2033 beginnen. Die Einlagerung in die Asse war für die Atomkonzerne lange gebührenfrei. Erst in den letzten Betriebsjahren mussten sie zahlen. Das ehemalige Eisenerzbergwerk Schacht Konrad bei Salzgitter ist als Atommülllager für 303.000 Kubikmeter leicht- und mittelradioaktive Abfälle vorgesehen. Die sollen in 850 Meter Tiefe unter einer dicken Tonschicht begraben werden. Schon 1975 hatten die sogenannten Eignungsuntersuchungen begonnen. 1988 sollte das Lager bezugsfertig sein, weshalb es als Entsorgungsnachweis für mehrere deutsche Atomkraftwerke galt. Die durften nur dann genehmigt werden und in Betrieb gehen, wenn die Entsorgung des von ihnen produzierten Atommülls zumindest auf dem Papier gesichert war. Doch dann musste die Inbetriebnahme von Konrad um 25 Jahre auf 2013 verschoben werden. Und auch dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Der Beginn der Einlagerung wurde auf 2022 verschoben. Doch auch zu diesem Datum war der Umbau des Bergwerks zu einem Atommülllager mit Ladestation und entsprechender Infrastruktur unter und über Tage noch nicht abgeschlossen. Aktuell peilt die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen neuen Starttermin zu Beginn der 2030er Jahre an. Wenn es gut geht, wären es dann 45 Jahre Verspätung. Die Gesamtkosten für den Umbau werden auf 5,47 Milliarden Euro geschätzt. Die jährlichen Betriebskosten nach Inbetriebnahme sollen sich auf 120 Millionen Euro belaufen. Sämtliche Kosten trägt die Staatskasse. Inzwischen ist auch der Bundesgesellschaft für Endlagerung klar, dass das angepeilte Fassungsvermögen von Schacht Konrad mit 303.000 Kubikmetern nicht ausreichen wird, um alle leicht- und mittelaktiven Abfälle 620.000 Kubikmeter zu entsorgen. Platz ist allenfalls für die Hälfte des angefallenen Volumens. Das größte nukleare Stilllegungs- und Abrissprojekt der Welt befindet sich in Greifswald, unweit der Ostseeküste. Dort betrieb die DDR mit dem VOB-Kombinat Kernkraftwerke Bruno Leuschner einen Atompark mit 5 Reaktoren. Der 6. Block war gebaut, ist aber nie in Betrieb gegangen. Der Rückbau der 5 nach der Wende ausgemusterten Meiler ist seit mehr als 20 Jahren im Gang. Eigentlich sollte die sprichwörtliche grüne Wiese bereits 2012 wiederhergestellt sein. Inzwischen ist mit der Beendigung der Arbeiten erst im Jahr 2040 zu rechnen. Die Kosten haben sich bereits verdoppelt, von 3,2 auf 6,5 Milliarden Euro. Das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen hat bereits signalisiert, dass auch die 6,5 Milliarden Euro keinesfalls ausreichen. Inzwischen ist eher von 10 Milliarden Euro auszugehen, die komplett der Staat aufbringen muss. Zur nuklearen DDR-Hinterlassenschaft gehört auch das Endlager Morsleben in Sachsen-Anhalt. Zwischen 1971 und 1990, aber auch nach der Wende von 1994 bis 1998, wurden dort rund 37.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle entgelagert. Bisher sind Sanierungskosten von 1,1 Milliarden Euro angefallen. Bis zur endgültigen Stilllegung des Lagers dürften es 1,6 Milliarden werden. Sehr viel teurer wird die Dekontaminierung der Standorte des Uranerzabbaus in Sachsen und Thüringen. Die DDR war drittgrößter Uranproduzent der Welt. Die deutsch-sowjetische Wismut-Aktiengesellschaft lieferte der sowjetischen Atomindustrie von 1947 bis 1990 rund 220.000 Tonnen des strahlenden Rohstoffs. Die Stammbelegschaft zählte 45.000 Beschäftigte. Die aufwendige Sanierung soll 8,9 Milliarden Euro kosten. Seit 1991 hat die Berufsgenossenschaft für Entschädigung, Reha- und Therapieprogramme für strahlengeschädigte Bergleute 1,4 Milliarden Euro gezahlt. Schon in der DDR waren bis zur Wende 14.533 Silikosefälle und 5.508 Krebserkrankungen als Berufskrankheiten entschädigt worden. Mengenmäßig kleiner, aber sehr viel gefährlicher und ungleich schwerer zu entsorgen sind 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Atomabfälle. Das sind vor allem abgebrannte Brennelemente, die in 1.900 Castor-Behältern ruhen. Dazu die Abfälle aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente in den ausländischen Anlagen von La Hague und Sellafield. Gegenwärtig sind die hochradioaktiven Abfälle auf mehr als 40 Standorte in Deutschland verteilt. Sie sollen laut Atomgesetz in einer tiefen geologischen Formation eingelagert werden, von der Biosphäre für 1 Million Jahre sicher abgeschirmt. Ein Standort für ein solches Endlager ist noch nicht gefunden. Zur Verfügung stehen wird es frühestens Ende dieses, wahrscheinlich aber erst zu Beginn des 22. Jahrhunderts. Das Provisorium der sogenannten Zwischenlagerung ist also de facto längst zur Dauerlösung geworden. In Deutschland gibt es 16 Zwischenlager für hochradioaktive sowie 34 für schwach- und mittelaktive Abfälle. Weitere 6 befinden sich im Bau oder sind beantragt. 3 zentrale Zwischenlager befinden sich in Ahaus, Greifswald und Gorleben. Sie horten Atommüll von verschiedenen Standorten. Die anderen Zwischenlager sind standortnah angesiedelt, also direkt bei den inzwischen stillgelegten Atomanlagen, und nehmen nur den selbstproduzierten Atommüll auf. Sämtliche Zwischenlager erfordern ständige Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, ohne dass eine wirklich überzeugende Sicherheit gewährleistet wäre, sagt Wolfram König, der langjährige Chef des Bundesamts für Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE. Zudem ist keines der Zwischenlager für eine Langzeitlagerung über viele Jahrzehnte konzipiert und genehmigt. Der Atommüllreport moniert dünne Wand- und Deckenstrukturen, zahlreiche Alterungseffekte wie rostende Behälter, aber auch fehlende Inspektionsmöglichkeiten, fehlende Genehmigung und mangelnden Schutz gegen Einwirkungen Dritter, womit terroristische Angriffe, Attacken mit Drohnen und panzerbrechende Waffen oder Flugzeugabstürze gemeint sind. Weder die Zwischenlager noch die Castor-Behälter für abgebrannte Brennelemente haben Genehmigungen, die über kommende Jahrzehnte hinausreichen. Wie also soll es weitergehen? Der Atommüllreport fordert von der Bundesregierung endlich ein Handlungskonzept für die längerfristige Aufbewahrung der strahlenden Abfälle. Wir haben kein einziges Zwischenlager, das wirklich sicher ist, bilanziert Helge Bauer von der Bürgerinitiative Ausgestrahlt. Wie aufwendig und teuer Stilllegung und Abriss selbst kleiner Atommeiler sind, zeigt das Beispiel des bayerischen Atomkraftwerks Niedereichbach. Das AKW wurde Ende der 1960er Jahre gebaut, hat aber nie richtig funktioniert. Der kleine Meiler, 106 Megawatt, war eine Fehlkonstruktion und wurde nach nur 18 Tagen voller Stromproduktion für immer abgeschaltet. Mit 300 Millionen Mark war der 1987 begonnene Rückbau deutlich teurer als der Bau selbst, der 230 Millionen Mark gekostet hat. Der Staat muss zudem Abriss und Stilllegung von mehr als 30 kleinen Forschungsreaktoren finanzieren, von denen einige schon zurückgebaut sind. Auch die strahlenden Ruinen der Kernforschungszentren, vor allem in Karlsruhe und Jülich, sind ein finanzieller Albtraum. Allein für die Entsorgung der nuklearen Karlsruher Projekte sind die Kosten inzwischen auf über 10 Milliarden Euro angewachsen. Für Abriss und Rückbau der kommerziellen Atommeiler sind die Betreiber zuständig, also RWE, E.ON und Co. Damit endet ihre Verantwortung. Die Suche, Erkundung und Errichtung eines Endlagers, die Transporte, Einlagerung, Überwachung und vor allem die Finanzierung sind dagegen staatliche Aufgaben. Die Atomkonzerne haben sich 2017 von diesen Belastungen freigekauft. Als Betreiber der Kraftwerke waren sie eigentlich gesetzlich verpflichtet, Rücklagen für die gesamte Entsorgungskette zu bilden, bis hin zur sicheren Verwahrung im Endlager. Über den Zuschlag auf die Strompreise haben sich die Unternehmen diese Rückstellung von den Verbrauchern finanzieren lassen. Der Energiewissenschaftler Wolfgang Irrig von der Hochschule Bottrop beziffert die Höhe der Rückstellung allein bis 1998 auf 37 Milliarden Euro. Die Gelder waren allerdings nie wirklich zurückgelegt. Sie wurden vor allem für Expansionszwecke genutzt. Zudem waren sie nicht insolvenzfest. Als sich die wirtschaftliche Lage der Kraftwerksbetreiber nach 2010 deutlich zuspitzte, beschloss die Regierung aus Angst vor möglichen Konkursen, die vorhandenen finanziellen Mittel der Betreiber zu sichern. So beschreibt Irik die Panikreaktion der Großen Koalition unter Angela Merkel, die im Juni 2017 einen Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, KENFO, einrichtete, in den die Betreiber 24,1 Milliarden Euro einzahlten. Diese Zahl beruhte auf den wenig transparenten Berechnungen der Industrie, die mit ihrer Einmalzahlung die Verantwortung für Zwischenlager, Endlager, Abfalltransport und endlagergerechte Aufbereitung des Atommülls komplett auf den Staat abgewälzt hat. Die 24,1 Milliarden Euro in KENFO sollen durch Anlagen in Wertpapieren vermehrt werden. Angepeilt sind 130 Milliarden Euro bis zum Jahr 2099. Ob der Fonds am Ende tatsächlich die immensen Kosten der Entsorgung decken kann, wird von vielen Wissenschaftlern angezweifelt. Das finanzielle Risiko tragen nicht die Atomkraftwerksbetreiber, sondern die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sagt Irik. Nachdem der ursprünglich vorgesehene, geologisch aber ungeeignete Endlagerstandort in Gorleben aufgegeben werden musste, begann die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll von neuem. Seit 2017 wird dazu die gesamte Republik unter die Lupe genommen. Alle potenziell geeigneten Salz-, Ton- oder kristallinen Würzgesteine wurden identifiziert. Die 90 erfassten Gebiete machen 54% der gesamten Fläche Deutschlands aus. Inzwischen wurden jedoch 18 der 90 Gebiete als nicht oder wenig geeignet wieder ausgeschlossen. Der Prüfprozess wird in den nächsten Jahrzehnten weiterlaufen. Anschließend soll die über- und untertägige Erkundung mit Bohrungen und seismischen Messungen erfolgen. 2074 soll nach der Zielvorgabe der BGE ein Standort gefunden und dem Bundestag vorgeschlagen werden. Das wäre 43 Jahre später als ursprünglich vorgesehen. Dann muss das Endlager an diesem Standort vermutlich gegen den Widerstand der betroffenen Region aber erst noch gebaut und lizenziert werden. Die Herkulesaufgabe der Endlagerung ist mittlerweile ein Mehrgenerationsprojekt, das erst im nächsten Jahrhundert abgeschlossen sein wird. Bis dahin wird weiter zwischengelagert. Und das mindestens noch weitere 100 Jahre. Vom Atommüll und einer ungeheuer teuren Form der Stromproduktion kommen wir zur Forderung, dass Nahrungsmittel nichts, aber auch gar nichts an Börsen verloren haben und der Hunger und die Hungersnöte endlich bekämpft werden müssen. Der Artikel ist aus der Analyse und Kritik vom 21. Januar 2025. Spekulieren bis zum nächsten Crash. Auch die aktuellen Preissprünge bei den Nahrungsmitteln zeigen, Krisen sind gut fürs Geschäft. Kriege, geopolitische Spannungen und Naturkatastrophen hinterlassen ihre Spuren auch auf den Weltagrarmärkten. Dieser ist vor allem seit Beginn der Covid-Pandemie und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wieder Verwerfungen ausgesetzt, was sich in stark schwankenden Preisen, also Volatilität auch genannt, bei zentralen Rohstoffen wie Weizen zeigt. Während große Agrarhändler wie das US-Unternehmen Cargill enorme Profite machen und sich die Spekulationen an den Rohstoffmärkten als lohnendes Geschäft erweisen, nehmen Hunger und Unterernährung vor allem in jenen Ländern drastisch zu, die von Lebensmittelimporten abhängig sind. Im Unterschied zu den vergangenen Preiskrisen, bei denen der Wert des Dollars gefallen war, während die Lebensmittelpreise stiegen, hat die Kombination aus hohen Lebensmittelpreisen und einem starken Dollar die Belastung vor allem ab 2022 noch verstärkt. das Null-Hunger-Ziel bis 2030, eines der zentralen UN-Nachhaltigkeitsziele, scheint unerreichbar. Laut einem aktuellen Bericht des World Food Programs der UN sind 343 Millionen Menschen in 74 Ländern von akutem Hunger betroffen. Über 700 Millionen Menschen gelten als unterernährt. Dies entspricht einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr und liegt nur knapp unter dem Höchststand, der während der Pandemie erreicht wurde. Trotz klimabedingter Ernteausfälle sind die Preisschwankungen kein Ausdruck einer physischen Mangellage. Ob die auf den Märkten gehandelten Güter wie Mais oder Weizen aber tatsächlich die bedürftigen Menschen erreichen, hängt allein von deren Kaufkraft ab. Auch diese Krise macht damit deutlich, dass es mit einem kapitalistisch organisierten Weltagrarmarkt nicht gelingen wird, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Die Forderung zur Bekämpfung der Krise, die angesichts der aktuell komplizierten Weltlage kaum wahrgenommen werden, bleiben indes moderat. Erneut geht es vor allem um eine Regulierung der exzessiven Spekulation. Einmal mehr steht hierbei die Markt- und Finanzmacht der großen Rohstoffhändler im Fokus. Als Instrument einer geordneten Preisermittlung und eines Preisrisikomanagements an den Weizenterminbörsen ist das Hedging, also die Absicherung, dass kommerzielle Unternehmen, also LandwirtInnen, Mühlen und HändlerInnen seit langem betreiben, weitgehend unumstritten. Kontrovers diskutiert wird dagegen die Rolle der nicht kommerziellen, also Investitionsbanken, Hedgefonds, Vermögensverwaltungen, Pensions- und Staatsfonds, die durch ihre Spekulationsgeschäfte für eine hohe Liquidität der Märkte sorgen. Diese Akteure sind weniger an den traditionellen Warentermingeschäften interessiert. Sie spekulieren vor allem mit daraus abgeleiteten Finanzprodukten, also Derivaten. Sie wetten auf Preisänderungen, auf fallende wie steigende Preise, auf Preisunterschiede zwischen den Märkten und auf Indizes, die Preisänderungen abbilden. Allein die Erwartung von Preisänderungen, wodurch immer sie auch ausgelöst werden, steigende Nachfrage, schlechte Ernteprognosen, Störungen im Transportwesen, Kriege, politische Unruhen, begünstigen und erweitern ihr Geschäft. Steigende Agrarpreise aufgrund höherer Nachfrage und schlechter Ernteprognosen wurden beispielsweise im Herbst 2020 zu einer beliebten Wette an den Warenterminbörsen. Bis Anfang 2021 wurde gemessen an der Zahl der Kontrakte die bisher größte gemeinsame Wette auf steigende Preise durchgeführt. Als russische Truppen im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierten, konnten die Fonds, die zuvor schon auf steigende Kurse gesetzt hatten, weitere massive Gewinne einfahren. So wuchs das Volumen der Spekulation im März 2022 auf fast 57 Milliarden US-Dollar, der höchste Stand seit mehr als 11 Jahren. Die Preissteigerung und die Volatilität der Weizenterminkontrakte hatten 2022 einen Punkt erreicht, an dem auch der Markt für kommerzielle Unternehmen betroffen war. Die durch Spekulation aufgeblähten Future-Preise und die Preise auf den physischen Spotmärkten klafften immer weiter auseinander, da sich die physischen Händler an der Preisentwicklung der Terminmärkte orientierten, kam der Handel ins Stocken. LandwirtInnen gelang es nicht mehr, Käufer für ihren Weizen zu finden. Während das Verhältnis von kommerziellen zu nicht kommerziellen Händlern vor der Jahrtausendwende bei ca. 70-30 lag, hat es sich inzwischen aufgrund weitgehender Deregulierungsmaßnahmen umgekehrt. Dadurch kam es zur Finanzialisierung der Rohstoffmärkte. Preise, die aus Wetten auf Preisänderungen von immer komplizierter konstruierten Finanzprodukten hervorgehen, bilden seither die Orientierungsmarker für Preisentwicklung für Produkte wie Weizen. Aktuell wird in Fachkreisen wieder darüber diskutiert, ob eine exzessive Spekulation im Spiel ist, die die Preise verzerrt. Eine ausufernde Spekulation trägt nicht nur zur Gefährdung der Ernährungssicherheit bei, sondern kann auch die Finanzmärkte insgesamt destabilisieren. Für diese Behauptung gäbe es keine empirischen Beweise. So lautet das seit Jahren von der Finanzwelt und ihren Ökonominnen vorgetragene Mantra. Dagegen liegen auch zur aktuellen Krise diverse Studien vor, die den entsprechenden Wirkungszusammenhang ausführlich zu belegen versuchen. Neben den Banken, die eine zentrale Rolle in den Lebensmittelpreiskrisen 2007, 2008 und 2010, 2011 gespielt haben sollen, stehen aktuell die großen Rohstoffhandelsfirmen im Fokus. Und diese sind vier Konzerne, die den Import und Export von Agrarrohstoffen dominieren. Einmal Archer Daniel Midlands, dann Bunge und Cargill und die Lewis Dreyfus Company. Gemeinsam sind die als die ABCD bekannt. Die Marktmacht der vier, den Handel mit Agrarrohstoffen dominierenden Unternehmen, den sogenannten gerade erwähnten ABCD, erstreckt sich inzwischen auch auf die Finanzmärkte. Als kommerzielle Unternehmen betreiben Rohstoffhändler einerseits Preisabsicherungsgeschäfte an den Warenterminbörsen, andererseits agieren sie als Finanzakteure, wobei sie diverse Ausnahmeregulierungen nutzen. In ihren Geschäften verstehen sie, mehrere Vorteile miteinander zu kombinieren. Zum einen ihre weitreichenden Kenntnisse der Agrarrohstoffmärkte und zum anderen ihre Möglichkeiten, Agrarrohstoffe zu lagern und Preisunterschiede auszunutzen. Die Händler verfügen über beträchtliche Getreidereserven, sind aber nicht verpflichtet, deren Umfang offenzulegen. Darüber hinaus haben die ABCD, also die vier größten Agrarrohstoffhändler, hunderte von Tochtergesellschaften gegründet, um national unterschiedliche Regulierungsauflagen und ihre Lücken zu nutzen. Cargill zum Beispiel ist mit einer unabhängigen Tochtergesellschaft, dem Hedgefonds Black River Asset Management, auch als Finanzdienstleister tätig, da auch der von den Rohstoffmärkten abgeleitete Handel mit Derivaten zunehmend durch Maschinen betrieben wird, ergeben sich für die Rohstoffhändler mit ihrem enormen Wissensvorsprung weitere Möglichkeiten, um ihre Profite zu steigern. Allerdings kann gerade diese Form des vollständig automatisierten, computergestützten Handels mit Wertpapieren, also den Hochfrequenzhandel, wie auch genannt wird, bei dem in einem sehr kurzen Zeitraum extrem viele Transaktionen getätigt werden können, die Volatilität in den Märkten weiter erhöhen, da der Hochfrequenzhandel aufgrund der zugrunde liegenden Entscheidungsmodelle, also den Algorithmen, oftmals nicht auf unvorhergesehene externe Schocks adäquat reagieren kann, kann es zu Selbstverstärkungsprozessen, insbesondere von Kursstürzen, sogenannten Flash Crashes, kommen. Deren Ursachen sind nachträglich meistens schwer zu identifizieren, da durch die komplexen Interaktionen zwischen Hochfrequenzhandelsprogrammen und den anderen Marktteilnehmern das Gesamtsystem ein unerwartetes Verhalten zeigen kann. Da auch in diesem Bereich zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt wird, dürften Intransparenz und Volatilität des Marktgeschehens weiter zunehmen. Auch aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen und einer sich beschleunigenden Klimakrise mit ihren Ernteausfällen durch Dürren oder Überschwemmungen ist das Risiko weiterer erheblicher Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten hoch. Als Gegenmaßnahme wird zum einen unter anderem von der Ökonomin Isabel Weber der Aufbau von regionalen, nationalen und globalen öffentlichen Speichern von Getreide und anderen Grundnahrungsmitteln gefordert. Zum anderen werden, wie bereits nach den vergangenen Finanz- und Preiskrisen, diverse Instrumente zur Regulierung und Überwachung nicht nur der Finanzmärkte, sondern auch des stark konzentrierten Agrarsektors diskutiert. Ob die Regulierungsbemühungen dieses Mal dabei helfen werden, um die exzessive Spekulation einzudämmen, darf allerdings bezweifelt werden. Erst 2020 wurde unter Trump das Positionslimit, das Finanzinstitute ohne kommerzielles Interesse an einer Ware in einem Kontrakt halten dürfen, erheblich erweitert. Und im Sommer letzten Jahres hat die EU-Kommission der Fusion von Bunge und Viterra zugestimmt. Konzentration und Marktmacht der Rohstoffhändler werden damit weiter gestärkt. Nach der Krise ist also vor der Krise. Das Geschäft muss weitergehen. Bis zum nächsten Crash. Vom Recht auf genug Essen für alle kommen wir mit den Blättern für deutsche und internationale Politik dazu, was die aktuelle rassistische Hetze mit Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund macht. 5 Jahre Hanau, nie wieder, ein schon wieder. An jedem Jahrestag erleben wir es aufs Neue. PolitikerInnen treten ans Rednerpult mit ihrem inhaltsleeren Nie wieder, ihren salbungsvollen Sprüchen und ihrem aufgesetzten Mitgefühl. Obligatorische Jahrestage im Kalender, Beileidsreden geschrieben von der Assistenz, PR-Fotos abhaken, schnell zum nächsten Termin. Jetzt also 5 Jahre Hanau. 5 Jahre seit dem rassistischen Attentat vom 19. Februar 2020, bei dem 9 Menschen ermordet wurden. 5 Jahre, in denen Eltern jeden Tag ohne ihr Kind zählen. Kinder ohne ihre Mutter, ohne ihren Vater. Menschen ohne ihren geliebten Partner. Jugendliche ohne ihre besten Freunde, ohne ihre Geschwister. 5 Jahre der Stadt Hanau, ohne diese 9 jungen Leute, die dort hätten leben und alt werden sollen. Zu solchen Jahrestagen hören wir von PolitikerInnen allzu oft rein performative Appelle zum Zusammenhalten, ähnlich dem, was der jüdische Autor Max Czollek in einem anderen Kontext Versöhnungstheater nennt. Hier ein paar wahllose, weil wiederkehrende Zitate aus Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers, verschiedenen Jahrestagsreden, Versatzstücke, die immer wieder auftauchen. Wir gedenken der Opfer, Rückkehr von Vertrauen, friedliches Zusammenleben und natürlich nie wieder. Dieses Nie wieder klingt hohl, weil keine Konsequenzen aus dem Attentat in Hanau gezogen wurden. Der Vater des Mörders bedroht weiterhin die Angehörigen der Opfer. Nach wie vor sind hunderte per Haftbefehl gesuchten Rechtsextreme untergetaucht. Die Diskriminierung und Kriminalisierung migrantischer Menschen, insbesondere junger muslimischer Männer, geht ungebrochen weiter. Es wurde noch kein Verbotsverfahren gegen die AfD eingeleitet, die parlamentarische Verbindung zum Rechtsterrorismus. Das Nie wieder klingt umso hohler, weil nach jedem Attentat, das ein Einwanderer begeht, drastische Maßnahmen gefordert und weitreichende politische Entscheidungen gefällt werden. In der Regel weniger sicherheits- als migrationspolitische Maßnahmen. Mehr Abschiebungen, weniger Aufenthaltstitel, verstärkte Kontrollen von als migrantisch wahrgenommenen Personen. Wir Angehörigen von Minderheiten müssen allesamt dafür büßen, wenn ein einziger Geflüchteter ein Verbrechen begeht, wie etwa das Messerattentat in Solingen vom August 2024, bei dem ein Syrer 3 Menschen tötete. In den Wochen danach habe ich mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Schockstarre verfolgt, wie die politische Debatte hierzulande ins Bodenlose abstürzte. Es begann mit straffälliger Asylbewerber abschieben über keine weiteren Migranten aus Syrien und Afghanistan aufnehmen. Bis zu Migranten an sich sind das Problem. Unmittelbar danach führte Deutschland an allen Grenzen Kontrollen ein, was rechtlich zumindest umstritten ist. Das heißt, für rassistische Symbolpolitik werden sowohl EU-Vereinbarungen aufs Spiel gesetzt, als auch der demokratische Konsens in Deutschland, dass offene Grenzen in Europa etwas Positives sind, über Bord geworfen. Der ungarische Quasi-Diktator Viktor Orban gratulierte und die AfD feixte. Medien überbieten sich in der Hetze gegen Geflüchtete und MigrantInnen. Die Bild-Zeitung natürlich vorneweg. Migration gescheitert, schon Kinder haben Messer dabei. Oder Welt Online, Gewalt von Zuwanderern, reale Bedrohung der Bevölkerung wird in Kauf genommen. Womit die Bevölkerung implizit als weiße Deutsche definiert werden, als wären wir eingewanderte Menschen keine Bevölkerung. Wir werden also gewissermaßen verbal ausgebürgert. Das einzige Medium mit einer adäquaten Reaktion auf diese rassistische Massenhysterie war das satirische Online-Magazin der Postillon mit der Überschrift »Deutschland, noch 2 Wochen Asyldebatte von Mauerschützen und Tretminen entfernt«. Eine Satire, die so nah an der Wahrheit lag, dass einem das Lachen im Halse stecken blieb. In meinem Geschichtsbuch aus der 10. Klasse stand bereits, wie die Öffentlichkeit rhetorisch vorbereitet wird, um zu einem Pogrom aufzuwiegeln. Es ist ein eigenartiges Gefühl, dass man das heute live nachgespielt bekommt, so wie ein Mittelaltermarkt mit Kostümen, nur dass die Hetze echt ist und dass ich zu den Leuten gehöre, die als fremd und nicht zugehörig markiert werden. All diese PolitikerInnen, die an Gedenktagen gebetsmühlenartig Sprüche wie während den Anfängen wiederholen, haben nichts begriffen. Die Rechten hingegen arbeiten das Textbuch bewusst und kalkuliert Schritt für Schritt ab. Und die bürgerlich-konservative Politik bereitet sich vor auf ihre historisch bewährte Rolle als Steigbügelhalter für die Faschisten. Sogenannte Kräfte der Mitte kopieren viele rassistische Forderungen der Rechtsextremen, zwar etwas netter umformuliert, in der Sache jedoch quasi identisch. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner möchte in Sachen Migration ohne Denkverbote auch über das Grundgesetz diskutieren. Anscheinend hat er noch nie den Begriff Ewigkeitsklausel gegoogelt. Der CDU-Politiker Jens Spahn fordert physische Gewalt gegen irreguläre Migration. Und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz plädiert für Kontrollzentren an den Außengrenzen. Straffällig gewordenen Menschen mit Doppelpass will er die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen, was verfassungswidrig wäre. Weiße deutsche StraftäterInnen sollen selbstverständlich ihre Staatsangehörigkeit behalten. Das ist genau die Unterscheidung zwischen echten Deutschen und Passdeutschen, die Rechtsextreme propagieren. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Forderung, nicht ausreichend integrierten Menschen ebenfalls die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Da Integration und Leitkultur sehr vage Begriffe sind, die immer wieder neu und zunehmend völkisch interpretiert werden und zudem die AfD eine reelle Chance hat, in absehbarer Zeit an der Regierung beteiligt zu sein, sind die Vorschläge der CDU mehr als besorgniserregend. In einer zukünftigen Regierung mit AfD-MinisterInnen wäre dann niemand von uns mehr sicher vor Staatsangehörigkeitsentzug und nachfolgender Ausweisung. Das letzte Mal, als in Deutschland ein Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft erlassen wurde, war 1933. Vor 7 Jahren hatte die AfD bereits die Neuauflage eines solchen Gesetzes gefordert. Jetzt also der CDU-Vorsitzende Merz. Deutlicher kann man den Prozess der Normalisierung rechtsextremer Positionen nicht illustrieren. Seit Neuwahlen anstehen, ist jede Hemmung gefallen. Fast alle Parteien scheinen das Narrativ der AfD übernommen zu haben, dass Migration, also die Beschränkung von Migration, das allerwichtigste Thema sei. Übereinstimmender Tenor: Wenn es weniger MigrantInnen in Deutschland gäbe, hätten wir weniger Probleme. Wir hätten mehr Wohnungen, mehr Kita-Plätze, mehr Arzttermine. Dass sämtliche ExpertInnen in aller Deutlichkeit sagen, dass dies populistischer Unfug ist, egal. Entlarvend ist überhaupt, wer mit wir gemeint ist, jedenfalls nicht die Gesamtheit der Bevölkerung, von der rund 1/3 Migrationsgeschichte hat. Mit wir sind offensichtlich nur weiße Deutsche gemeint, auch wenn dies nicht deutlich gesagt wird. So schleicht sich eine völkische Note in die Debatte ein. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert, dass AusländerInnen, die eine zweite Straftat begehen, sofort abgeschoben werden sollen, auch wenn es sich bei den Straftaten um Bagatelldelikte wie Schwarzfahren handele. Diese Leute hätten, so Linnemann, ihr Gastrecht verwirkt. Gastrecht? Die deutsche Gesetzgebung hat ein Asylrecht im Grundgesetz, ein Aufenthaltsrecht, wo die gesetzlichen Regelungen für AusländerInnen festgelegt sind, und ein Strafrecht. Ein Gastrecht hingegen existiert nicht. Wer so etwas sagt, suggeriert, Einwanderer würden gegen ein Recht verstoßen, das es gar nicht gibt. Das nenne ich kalkulierte rassistische Hetze. Die CSU stellt ihren Wahlkampf unter das Motto Knallhartkurs gegen Migration. Und da geht es nicht nur gegen Geflüchtete. Eingewanderte sollen nur in Deutschland bleiben können, wenn sie genug verdienen, was nicht anderes bedeutet als Abschiebung bei Arbeitslosigkeit. Mit diesem Vorschlag liefert die CSU ArbeitgeberInnen eine Steilvorlage, die fortan ihren Angestellten mit Ausweisungen drohen können, um Arbeitsrechte zu unterlaufen. Wer aus humanitären Gründen nicht abgeschoben werden kann, soll laut CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt in unbefristete Abschiebehaft genommen werden. All diese klitzekleinen Zugeständnisse, die bürgerliche Parteien an die Rechtsextremen machen, die Genfer Flüchtlingskonventionen auf den Müll, Menschenrechte ins Klo, EU-Gesetze einfach ignorieren, bedeuten nichts anderes, als dass sie unsere Rechte, unseren Schutz und unsere Sicherheit zur Disposition stellen. Ein brennendes Streichholz an einem Berg von Benzinkanistern und wir stehen mittendrin. Damit sind 3 Dinge glasklar. Erstens, wir werden nicht als zugehöriger Teil dieser Gesellschaft betrachtet, sondern nur auf Abruf akzeptiert. Zweitens, dieser Wahlkampf ist ein Wettstreit rassistischer Hetze. Drittens, die Konsequenzen für Minderheiten in Deutschland werden billigend in Kauf genommen oder sind sogar beabsichtigt. Für alle migrantischen Menschen in Deutschland ist dies wirklich gravierend, denn die Folgen dieser Polemik und Entscheidungen gefährden uns direkt. Die Rechten rüsten auf, nicht nur verbal. Es gibt eigentlich keine Partei mehr, die dagegen hält und sich für uns und für ein offenes, vielfältiges Deutschland stark macht, womit wir wieder bei Hanau wären. All das, was an Gedenktagen zelebriert wird, ehrt die Toten, diejenigen, die von RassistInnen, AntisemitInnen oder antimuslimischen RassistInnen ermordet wurden, sowie Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Said Nessa, Sedat und Willi. Dank der unermüdlichen Arbeit der Angehörigen und Überlebenden sind die neuen Opfer von Hanau nicht in Vergessenheit geraten. Die Stadt Hanau engagiert sich und unterstützt aktiv die Erinnerung. Es ist gut, dass Menschen zusammenkommen, um ihrer zu gedenken. Das Ritual des Miteinanders kommt jedoch zu spät, wenn die Schüsse gefallen, wenn die Toten begraben sind. Diese neuen ermordeten Menschen hätten mehr Respekt, mehr Verständnis und mehr antirassistische Politik benötigt, als sie noch am Leben waren. Es ist kein Zufall, dass die Angehörigen und Überlebenden des Attentats in Hanau Vereine gegründet haben, die sich gegen Rassismus einsetzen, wie die Bildungsinitiative Ferhat Unvar oder die Initiative 19. Februar Hanau. Welche konkreten Maßnahmen sind ergriffen worden, damit nie wieder, wirklich nie wieder, jemand aus rassistischen Motiven ermordet wird? Verbot der AfD, Verhaftung von untergetauchten Neonazis, Entwaffnung aller Rechtsextremen, Entlassung aller rechtsradikalen BeamtInnen, RichterInnen, LehrerInnen, PolizistInnen und natürlich auch bei den Sicherheitskräften wie der Bundeswehr, Überwachung und Zerschlagung aller rechtsextremen Strukturen von Jugendtreffs bis zu Verlagen, Maßnahmen gegen strukturellen Rassismus, gegen Diskriminierung in Schulen und auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt, Verbot von rassistischer Hetze und Hassrede im Internet. Nur ein Bruchteil von all dem wurde umgesetzt, allen salbungsvollen Versprechen zum Trotz. Vielen Vereinen, die sich gegen Rassismus einsetzen, wurden in den letzten Monaten stattdessen die Mittel gekürzt. Was wird für die Lebenden, was wird für Minderheiten in Deutschland getan? Nur wenig. Im Gegenteil, sie sind eine leichte Zielscheibe. Junge Männer werden von führenden Bundespolitikern wie Lindner öffentlich als Talahorns geschmäht, Kinder als Kopftuchmädchen und kleine Paschas beschimpft, Geflüchtete, die ihr Wissen und ihr Können im deutschen Gesundheitswesen, im Handwerk und anderswo einsetzen, werden als Messermänner diffamiert und permanent mit Abschiebung bedroht. Wenn es selbst auf oberster Ebene keine Beißhemmungen mehr gibt, dann haben Rechtsextreme Rückenwind. Sie finden Gehör bei labilen Menschen, die sich leicht radikalisieren lassen. Und irgendwer wird sich dazu berufen sehen, gewaltsam gegen MuslimInnen, JüdInnen, Sintize und Romnia vorzugehen, gegen irgendwelche Ausländer halt. So geschehen in Halle, in Hanau und an dem nächsten Ort. Rechtsextreme Straftaten haben 2024 einen neuen Höchststand erreicht. Wenn es wieder Tote gibt, wäre das keine Überraschung. Wir brauchen kein Mitgefühl, sondern Schutz. Als allererstes muss klar sein, dass wir selbstverständlich zu Deutschland gehören und vor Rassismus, Diskriminierung und Terror geschützt werden müssen. Wer sich als Demokratin versteht, das ist immer noch die große Mehrheit, muss sich nun klar und eindeutig positionieren. Auch gegen die eigene Partei. Wer zündelt, macht ein neues Hanau möglich. Say their names in Gedenken an Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Said Nessa, Sedat und Willi. Von 5 Jahre Hanau kommen wir mit einem Text der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen zum Umbau unserer Wirtschaft zu einer Kriegswirtschaft. Dieser Umbau muss gestoppt werden. Der Artikel ist vom 6. Februar 2025. Von Zügen zu Panzern, Gegenkonversion in Görlitz und darüber hinaus deuten auf einen tiefgreifenden Wandel der Industrielandschaft. Unter dem Begriff der Gegenkonversion, der Umwidmung von einer zivilen zu einer militärischen Nutzung, wurde bislang vor allem die neue Verwendung vormals ziviler Liegenschaften durch das Militär verstanden. Der am 5. Februar 2025 erfolgte Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Görlitz steht angesichts der dort bevorstehenden Übergabe eines dortigen Werkes des Waggonherstellers Alstrom an den Panzerbauer KNDS für einen doppelten Wandel. Erstens tritt hier die Ausweitung der Gegenkonversion auf den bisher weitgehend verschont gebliebenen Industriebereich deutlich zutage. Und zweitens handelt es sich dabei nicht um einen Einzelfall, wie im Folgenden anhand einiger weiterer Beispiele gezeigt werden soll, die zusammengenommen womöglich für einen tiefgreifenden Wandel der deutschen Industrielandschaft stehen. Im Jahr 2022 wurde die Konkursmasse der MV-Werftengruppe mit Standorten in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund verscherbelt. Den Standort in Rostock-Warnemünde übernahm die Bundeswehr direkt, Kostenpunkt 87 Millionen Euro, wobei mindestens 500 der zuvor 600 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. Die feierliche Bundeswehrübernahme erfolgte dann am 11. Januar 2023 und wurde von der Truppe als zielstrebiges Handeln in der Zeitenwende gefeiert. Gleichzeitig wurde die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht dazu folgendermaßen zitiert: Es kommt nicht oft vor, dass eine Verteidigungsministerin den Kauf einer Werft verantwortet. Das war schon ein ganz besonderer Moment, als wir das erste Mal im Ministerium zusammensaßen und diese Idee diskutiert haben. Die Vorteile lagen ganz schnell auf der Hand. Den Standort Wismar verleibte sich wiederum ThyssenKrupp Marine Systems ein. Den dritten Standort erwarb die Stadt Stralsund. An Auslastung dürfte kein Mangel herrschen. Ende 2024 bewilligte der Bundestag die Gelder für den Bau von 4 U-Booten 212 CD für 4,7 Milliarden Euro. Womöglich kommt auch noch die Fertigung von Norwegen bestellter U-Boote desselben Typs hinzu. Daraufhin kündigte das Unternehmen im Januar 2025 an, 220 Millionen Euro in den Ausbau des Werkes in Wismar zu investieren. Ebenfalls zum Jahresende wurde eine erste Finanzierung in Höhe von 44,5 Millionen Euro für den möglichen Bau der neuen Fregattengeneration F-127 bewilligt. Noch ist unklar, ob und wenn ja, wie viele dieser für Großmachtkonflikte konzipierten Schiffe gebaut werden sollen. Die Rede ist entweder von 4 oder 8 Fregatten. Kostenpunkt 7,5 Milliarden Euro bzw. 15 Milliarden Euro. Obwohl also noch viele Fragen offen sind, liegt ThyssenKrupp Marine Systems wohl gut im Rennen und würde im Falle des Zuschlags laut Zusagen von CEO Oliver Burkhardt 3 der 4 Schiffe in Wismar bauen lassen. Auch bei 2 weiteren bislang zivilen Werften steigen nun Unternehmen mit substanziellen Anteilen im Rüstungsgeschäft ein. Die beiden insolventen schleswig-holsteinischen Werften FSG und Norbis Krug werden neue Eigentümer bekommen. Wie der Insolvenzverwalter heute mitteilte, wird die FSG von der Heinrich-Rönner-Gruppe aus Bremerhaven und Norbis Krug von der Lürsen-Werft aus Bremen übernommen. Bereits im Mai 2022 titelte die Automobilwoche: Angesichts der frischen Milliarden für die Bundeswehr sucht die Rüstungsindustrie in Deutschland händeringend nach qualifizierten Fachleuten. Fündig wird sie vor allem in der Automobilbranche, die selber unter Fachkräftemangel leidet. Eine deutlich bessere Bezahlung und das inzwischen positivere Image der Branche hätten zur Folge, dass die Rüstungsindustrie, unterstützt mit den Milliardenbeiträgen der Zeitenwende, erfolgreich Personal abwerbe. Unternehmen aus der Rüstungsindustrie schreiben bereits verstärkt Positionen aus, um mit schnellem Personalaufbau auf das Investitionsprogramm der Bundesregierung reagieren zu können, wird ein Münchner Personalberater zitiert. Seither hat sich die Situation mit der verschärften Krise der Automobilbranche weiter zugespitzt, was nicht zuletzt anhand der Kooperation zwischen dem Reifenhersteller Continental und dem größten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall ersichtlich wird. Eine Pressemitteilung von Rheinmetall beschrieb die Zusammenarbeit am 14. Juni 2024 wie folgt: Ziel der Vereinbarung ist es, den in den nächsten Jahren stark wachsenden Personalbedarf von Rheinmetall teilweise durch die von der Transformation betroffenen Beschäftigten von Continental zu decken. Continental und Rheinmetall beginnen zu diesem Zweck so früh wie möglich mit einer Zusammenarbeit. So sollen zum Beispiel bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Continental-Standorts in Gifhorn eine Beschäftigungsperspektive bei Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß, rund 55 Kilometer nördlich von Gifhorn, finden. An weiteren deutschen Standorten werden zudem Veranstaltungen organisiert, sodass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über berufliche Perspektiven bei Rheinmetall informieren können. In Unterlüß investiert Rheinmetall rund 300 Millionen Euro in den Aufbau einer neuen Munitionsfabrik. Den ersten Spatenstich im Februar 2024 ließ sich Kanzler Scholz nicht nehmen. Er kommentierte den Vorgang mit den Worten: Wir leben nicht in Friedenszeiten. Panzer, Haubitzen, Hubschrauber und Flugabwehrsysteme stehen ja nicht irgendwo im Regal. Wir müssen weg von der Manufaktur hin zur Großserienfertigung von Rüstungsgütern. Tagesschau vom 12.02.2024. Und nun verschaffte Kanzler Scholz also in Görlitz einer direkten Umwidmung der zivilen Produktionsstätte von Alstom in einen Standort von KNDS die politische Rückendeckung. Nachdem Alstom 2021 Bombardier übernommen hatte, teilte das Unternehmen im Oktober 2024 mit, es sehe für das Werk in Görlitz keine Perspektive mehr. Über 175 Jahre waren in Görlitz Bahnwaggons gefertigt worden. Man zog einen Schlussstrich unter dieses Kapitel Industriegeschichte. KNDS bietet eine breite Panzerpalette an, die künftig in Teilen in Görlitz gefertigt werden soll. Die KDNS, Deutschland GmbH und Co. KG plant in Görlitz unter anderem die Produktion verschiedener Baugruppen für den Kampfpanzer Leopard 2 und den Schützenpanzer Puma. Außerdem sollen Module für verschiedene Varianten des Radpanzers Boxer gefertigt werden. Von den 700 Beschäftigten will KNDS wohl 350 bis 400 am Standort Görlitz übernehmen und bis zu 75 weitere in andere KNDS-Werke vermitteln. Investieren wolle der Konzern am Standort Görlitz einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Die Tatsache, dass die Pläne nun öffentlichkeitswirksam mitten im Wahlkampf präsentiert werden, deutet auf die Popularität der Maßnahme hin. Es gibt allerdings auch einige kritische Stimmen, die auf den grundsätzlichen Charakter dieser und anderer Entwicklungen hinweisen. Für die Linke warnte Kreischef Mirko Schulze, die Region werde stetig, aber sicher kriegstüchtig gemacht. Der Truppenübungsplatz Oberlausitz werde für Manöver genutzt. Auf der Bahnmagistrale durch Görlitz fahren Panzer gen Osten. Nun komme ein Rüstungsbetrieb dazu. Die Fähigkeiten der Waggonbauer würden dringender benötigt, um die Verkehrswende hinzubekommen und die Klimakrise anzugehen. Anfang 2024 wurden auf europäischer Ebene eine Verteidigungsstrategie und ein entsprechendes Investitionsprogramm durch die Kommission vorgelegt. Hierzulande wurde im Dezember 2024 eine nationale Sicherheits- und Verteidigungsstrategie präsentiert, die es ebenfalls in sich hat. Beide setzen auf verschiedene Maßnahmen zur Ankurbelung der Rüstungsproduktion, die eine Verschiebung in Richtung Kriegswirtschaft nach sich ziehen. Der Anlass für den Februarbesuch des Kanzlers in Görlitz ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Einmal ist ein Ereignis, zweimal ist Zufall und dreimal ist ein Muster, so sagt zumindest ein Sprichwort. Wenn sich also die Marinesparte von ThyssenKrupp und der bundeswehreigene Schiffsreparaturbetrieb an der Konkursmasse der MV-Werftengruppe bedienen, Rheinmetall systematisch FacharbeiterInnen vom kriselnden Automobilzulieferer Continental übernimmt und KNDS Deutschland ein Werk, in dem bisher Züge produziert wurden, samt MitarbeiterInnen zur Panzerschmiede umwidmet, ist das also kein Zufall mehr. Drei kriselnde wie zivile Industriebranchen, drei Regionen in Deutschland und drei große Rüstungsfirmen, die dort expandieren können, können wohl als Muster bezeichnet werden, zumal sich weitere Beispiele, die weniger prägnant sind, finden lassen. Das Zeitalter der erhofften Rüstungskonversion ist offensichtlich vorbei. Im Gegenteil labt sich die stetig wachsende und von massiven Fördertöpfen von Bundesregierung und EU gepamperte Rüstungsindustrie an zivilen Sektoren. Mittel aus Sondervermögen und EU-Rüstungstöpfen stärken die Rüstungsindustrie, während die Förderung für E-Autos, ÖPNV, Deutschlandticket und so weiter gestrichen oder nicht weiter aufgelegt werden. Die politischen Prioritäten und die daran geknüpften Geldflüsse zeigen ihre Wirkung jetzt ganz praktisch. Es wandelt sich etwas in der deutschen Industrielandschaft. We'll be right back. Unser letzter Artikel ist bei netzpolitik.org am 6. Februar erschienen und es geht um eine Recherche von Panorama und String F. Wir empfehlen euch sehr, euch diese anzusehen. Wir werden sie auch verlinken von unserem Blog. Und es geht darum, dass die sogenannten Sicherheitsbehörden nicht gegen pädokriminelle Inhalte vorgehen. Und es geht um ein Experiment, das zwei Menschen sich ein halbes Jahr lang hingesetzt haben und pädokriminelle Inhalte haben löschen lassen. Die Gesetze sind alle dafür vorhanden, nur sie werden eben nicht angewendet. Aber jetzt zur Zusammenfassung zu dem Artikel von Netzpolitik.org. Ein geheimer Beschluss. Pädokriminelle Inhalte bleiben trotz Kenntnis der Polizei im Netz. Vor mehr als 3 Jahren wurde bekannt, dass Polizeibehörden pädokriminelle Inhalte kaum melden und entfernen. Die Politik gelobte damals Besserung und entschied sich geheim anders. Dabei wäre die Löschung einfach und wirkungsvoll, zeigt jetzt eine Recherche von Panorama und String F. Löschen statt Sperren funktioniert eigentlich sehr gut. 99% der im Gesetz sogenannten kinderpornografischen Inhalte werden bei deutschen Hosting-Anbietern innerhalb von einer Woche nach Meldung gelöscht. 85% der Inhalte schon nach 48 Stunden. Eigentlich ein Riesenerfolg, und das seit Jahren. Doch lange nicht alle kriminellen Inhalte werden von der Polizei auch gemeldet und gelöscht. Und das hat Prinzip. In einer Recherche im Jahr 2021 fanden Journalisten heraus, dass das BKA die Löschung von Bildern nicht forciert. Einige Monate später kam durch eine kleine Anfrage heraus, dass das BKA weiterhin keine Priorität auf das Löschen setzte und sich außerdem nicht für die Löschmeldung zuständig erklärte. Die Politik gelobte daraufhin Besserung. In einer Talkshow von Markus Lanz hatte Innenministerin Nancy Faeser von der SPD im Jahr 2022 gesagt, dass er mittlerweile wisse, wie wichtig es sei, die Bilder zu löschen. Das BKA hat das Verfahren jetzt umgestellt. Also beides zu tun, schnelle Beweissicherung, aber gleichzeitig die Bilder zu löschen, weil das so wichtig für die Betroffenen ist, so die Ministerin. Doch geändert hat sich bis heute nichts. Schlimmer noch, das damalige Nichtlöschen ist nun ein offizieller Beschluss. Zitat: Deutsche Polizeibehörden lassen weiterhin Bilder und Videos bewusst im Netz gedeckt von einem geheimen Beschluss der Innenministerkonferenz aus dem Jahr 2023, heißt es in einer gemeinsamen Recherche des ARD-Magazins Panorama und von String F. Die Recherche hat aber nicht nur das herausgefunden, sondern eine umfangreiche Datenanalyse in Datnet-Foren durchgeführt, in denen Pädokriminelle ihre Inhalte austauschen. Das Darknet ist ein Teil des Internets, in dem Menschen mit Anonymisierungswerkzeugen anonym unterwegs sein können. Eigentlich ein Werkzeug für Oppositionelle in autoritären Staaten und für WhistleblowerInnen. Die Analyse der JournalistInnen hat gezeigt, dass diese Darknet-Foren auf Server im offenen Netz angewiesen sind, weil die Kapazitäten und die Geschwindigkeit im Darknet für den Austausch von Bildern und Videos nicht ausreichen. Das heißt, in den Foren werden Links gepostet, die auf Server verweisen, zu denen es Verantwortliche mit Namen und Adressen gibt. Die Betreiber dieser Server können also angeschrieben und auf kriminelle Inhalte hingewiesen werden, die sie dann recht schnell entfernen. Doch genau das tun die Behörden nicht. So bleiben Fotos und Videos, die den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, über Jahre im Netz, heißt es in der Pressemitteilung der Recherchekooperation. Die Behörden argumentieren intern, dass sie nach dem Legalitätsprinzip die illegalen Inhalte nicht löschen dürften, weil hinter jedem Bild eine Straftat steckt, gegen die sie ermitteln müssen. Außerdem habe man nicht die professionellen Ressourcen. Nach außen aber kommunizierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser etwas anderes. Noch im Dezember 2024 bekräftigte sie gegenüber der Recherchekooperation: Aus meiner Sicht ist es besser geworden. Wir haben jedenfalls unsere Bemühungen verstärkt. Sie halte das Löschen für eine der wichtigsten Arten der Kriminalitätsbekämpfung, so Faeser gegenüber Panorama und von String F. Getan hat sie aber laut der Recherche nichts. dass die Löschung gar nicht so personalintensiv ist, konnten die Journalistinnen sogar in einem Pilotprojekt beweisen. So reichten schon 2 Personen, um über Monate hinweg in den großen pädokriminellen Darknet-Foren die dort verlinkten Fotos und Videos zu erfassen und zu melden. Insgesamt deaktivierten die Speicherdienste Links zu über 300.000 Aufnahmen mit einer Datenmenge von 21.600 GB und löschten die Daten von ihren Servern, heißt es in der Mitteilung. Die Inhalte waren zuvor laut Panorama und von StringF über 23 Millionen Mal heruntergeladen worden. An dieses eine Pilotprojekt zeigte Wirkung, beschreiben die Rechercheure. 2 Darknet-Foren, in denen systematisch gelöscht wurde, stellten ihren Betrieb komplett ein, darunter das zweitgrößte der Welt. Ein weiteres wurde von den Betreibern nicht mehr gepflegt und von Nutzern als totes Forum bezeichnet. Das Pilotprojekt zeigte, wie effektiv Löschen statt Sperren sein kann und wie damit das Herunterladen des Materials erschwert werden kann. SicherheitspolitikerInnen nutzen immer wieder sexualisierte Gewalt gegen Kinder als Argument für die Vorratsdatenspeicherung oder Maßnahmen wie die Chatkontrolle. Mit der sogenannten Chatkontrolle sollen angeblich genau solche Inhalte bekämpft werden. In der Debatte um diese wird immer wieder von Befürworterseite darauf hingewiesen, dass es bei der Chatkontrolle auch darum gehe, dass solches Material nicht verbreitet würde. Dafür wollen die Befürworter mittels einer Technologie namens Client-Side-Scanning auf die Endgeräte von Millionen unbescholtener Bürger zugreifen und Dateien vor der Verschlüsselung nach Inhalten mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder durchsuchen. Die Technik würde dazu führen, dass die sichere und private Kommunikation zwischen Menschen nicht mehr möglich wäre und die End-zu-End-Verschlüsselung quasi sinnlos machen. Wie passt das zusammen, dass der Staat die Verbreitung der Bilder auf der einen Seite, wo es sehr einfach ist, nicht stoppt und auf der anderen Seite immer mehr Überwachung fordert? Wir haben Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, gefragt, was er davon hält. In diesen kriminellen Foren sind alle Inhalte strafbar und es ist ein leichtes, sie zu löschen. Trotzdem steht die Polizei untätig daneben und fordert stattdessen mit Vorratsdatenspeicher und Chatkontrolle die Massenüberwachung der unbescholtenen Bürger. Sagt Neumann, wenn die Polizei offenbar schon mit solchen kriminellen Schwerpunkten überfordert ist und nicht einschreitet, was soll dann die Massenüberwachung der Bevölkerung mit Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung bringen? Fragt Neumann. Das war der linke Medienspiegel im Februar 2025. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org. Und für irreguläre und reguläre Migration und für GästInnen, FreundInnen schafft. Und tschö.